1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt herzlos. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben schon einmal äußerst herzlos von anderen behandelt wurden. Zum Beispiel von den Eltern, dem Partner oder vielleicht auch von den eigenen Kindern. Und umgekehrt würde ich auch gerne mit Leuten reden, die selbst schon einmal andere herzlos behandelt haben. Wie steht ihr heute dazu und was sagt ihr? Tut es euch leid oder wie erklärt ihr euer Verhalten? Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Petra und die Petra ist 50. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, Petra. Kann ich endlich mal mein Herz ausschütten. Ja, herzlos. Du bist herzlos behandelt worden. Ja. Erzähl mal. Ja, also ich bin herzlos behandelt worden von meinem Sohn. Den habe ich ganz, ganz viel Geld geliehen. Mhm. Wie alt ist der Sohn? 32. Und wie viel Geld hast du geliehen? So 25.000. Oh, 25.000 Euro. Ja, so circa. Es kann auch ein bisschen mehr sein. Also ich habe da nicht Buch drüber geführt, leider. Mhm. Und was er mir alles gegeben hat, es waren mal gut 2.800 Euro. Mhm. Und das auch nur da, wo sein Name drauf stand. Und wo sein Name drauf stand? Ja gut, ein Kontoauszug, wo ich belegen konnte, dass ich ihm das gegeben habe. Und andere Sachen, was ich ihm so gegeben habe. Wann hat er das Geld geliehen? Das war so vor 3-4 Jahren. Mhm. Und warum wollte er das Geld haben? Wofür? Er war arbeitslos. Ja. Hat sich damals von der Freundin getrennt, ist dadurch eben arbeitslos geworden. Mhm. Stand Mietrückstände, Strom, alles was eben dazu kam, Auto, Führerschein verloren, schwarz gefahren, mhm. Rechtsanwalt bezahlt, also mhm. wirklich Unsummen Sachen gewesen, wo ich ihm dann aus der Patsche geholfen habe. Ja. Ist er das einzige Kind, was du hast? Nein, ich habe noch zwei. Ja. Und so 3-4 Jahre her und bis heute maximal 2.000-3.000 zurückgekriegt. 2.800, ja. 2.800. Hm. Ja, ganz genau 2.800 und ein paar. Wie steht er denn heute da? Hat er wieder Geld? Hat er einen Job? Er hat einen Job. Arbeitet auch neben seinem Job was. Und wo wir das ausgemacht hatten, habe ich ihm auch immer gesagt, also du musst mir immer, einen Teil musst du mir auf jeden Fall geben. Ich will nicht alles, aber du musst mir den größten Teil mit zurückbezahlen. Mhm. Weil ich habe mir ja auch von einem Bekannten eben eine ganz große Summe geliehen. Ach so, du hast es dir von einem anderen Menschen geliehen, um es ihm zu leihen? Ja. Ach so. Ja, aber er saß dabei, wo ich meinen Bekannten gefragt habe, ob er mir das leiht für ihn. Ja. Und er hat ihm auch in der Hand, also einen Handschlag gegeben, dass er mir auf jeden Fall hilft, das Geld an ihm zurückzuzahlen. Das heißt, du stehst jetzt in Schulden bei diesem anderen Menschen? Genau. Und da zahle ich eben immer, je nachdem, was ich kann, ab an ihn. Wie stehst du denn generell finanziell so da? Momentan ganz schlecht. Ich bin seit März arbeitslos. Ach, das auch noch? Nach über 10 Jahren, ja. Das heißt, da ist jeder 10-Euro-Schein hat einen Wert. So ungefähr, ja. Ja. Ja. Und naja. Ja, und das heißt, der Sohn hätte das Geld jetzt, weil er verdient, wie du gerade gesagt hast, aber er gibt ja nichts. Ja, er könnte mir auch mal, was weiß ich, immer mal so 50 oder 100 Euro geben oder so. Genau, mindestens. Dass ich Eben, dass ich ihm das eben auch mit abzahlen kann. Ich gebe halt dem Bekannten immer mal ja so 50 Euro oder mal, wenn wirklich mehr übrig ist, auch mal mehr oder was, ne? Wie viel hast du denn jetzt schon an den Bekannten gezahlt? Na, gute 5.000. 5.000, also schon fast das Doppelte von dem, was er dir gezahlt hat. Was sagt denn dein Sohn zu der Situation? Ja gut, gutes Beispiel kann ich dir ganz kurz sagen. Ich habe dieses Jahr meinen 50. gefeiert, haben eben daraufhin angesprochen. Er möchte mir doch bitte jetzt ein bisschen Geld geben. Ich möchte gerne meinen 50. feiern. Möchte Einladungen an meine Geschwister ein bisschen rausschicken. Reaktion von ihm war, wenn man kein Geld hat, kann man sich auch keinen Geburtstag leisten. Sag ich, also ich glaube, jetzt geht los oder was? Kriegst du nimmer nochmal? Ich habe kein Geld, weil ich dir das alles gegeben habe. Was sagt denn der Vater? Dein Mann? Oder lebst du nicht mehr mit deinem Mann zusammen? Mit dem Vater des Sohnes? Mit dem Vater von den Kindern lebe ich nicht mehr zusammen. Da war meine Tochter gerade ein halbes Jahr alt. Dann habe ich erfahren, dass er mich betrogen hat. Achso, also ist da sonst keiner an deiner Seite, der dir da... Nein. Wie war denn dein Verhältnis vor dieser Leihaktion zu diesem, deinem Sohn? Ja, also wir hatten öfters telefoniert. Er ist auch mal zu mir gekommen. Ja gut, aber war es ja eher ein herzliches Verhältnis? Oder wie würdest du es bezeichnen? Kann man sagen. Also er hat eigentlich, ja, wenn ich irgendwie was gebraucht hatte oder so, bin ich zu ihm, sei es irgendeine Kleinigkeit mal, was weiß ich. Nun hatte er da einige Sachen, sind ja nun gelinde gesagt schiefgelaufen in seinem Leben, dass er überhaupt in diese Notsituation gekommen ist. Ist denn sein Leben davor ziemlich gut gelaufen? Nein. Auch nicht? Nein. Aber warst du denn nicht dann alarmiert, so viel Geld ihm zu geben? Das ist ja mal nicht ein paar Mark 50, das ist ja eine richtig fette Summe Geld. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass er sich um 180 Grad dreht. Na gut, aber die Anzeichen, dass er nicht so der Zuverlässigste war, waren ja vorher auch schon gegeben durch seinen Lebenswandel, oder? Ja, aber ich hab eigentlich nie den Glauben in meine Kinder verloren. Und du hast auch nichts Schriftliches gemacht mit ihm? Ich habe nichts Schriftliches gemacht. Macht man ja eigentlich auch nicht unter Sohn und Tochter da? Nein. Ich muss dazu sagen, ich helfe meiner Tochter auch manchmal, wenn sie 50 Euro braucht oder was. Na klar, macht man aber von ihr kriege ich es eben immer wieder. Ne? Oder wenn die Enkelkinder mal ein paar Schuhe brauchen, sage ich, komm, dann nimm 20 Euro. Was sagen denn die anderen Geschwister zu der Misere? Das weiß keiner. Außer meine Tochter. Und was sagt die? Ja, die ist enttäuscht, aber gut, sie hat sich da auch vor 2 Jahren mal ein bisschen für mich ihm gegenüber geäußert. Aber sie hat selber jetzt Familie und... Das heißt, du stehst halt wirklich alleine mit ihr. Ja, ich möchte auch nicht, dass sie da zwischen den Stühlen steht. Sie hat ein gutes Verhältnis noch so zu ihrem Bruder. Und dieser Mensch, von dem du das Geld geliehen hast, wer ist das? Ein sehr guter Bekannter. Sehr guter. Und wie steht der jetzt zu der Angelegenheit? Ja, also er ist auch enttäuscht von ihm. Sehr enttäuscht. Gut. Er weiß, er kriegt Geld wieder von mir, das hat er auch immer wieder betont. Ja, aber was für eine Anstrengung für dich, wenn du jetzt arbeitslos bist, da so eine Riesensumme vor dir zu haben, abzuzahlen, die du selbst gar nicht verbraucht hast, sondern die er verbraucht hat. Ja. Und er hat Geld und verdient gut oder zumindest normal und gibt dir nicht zumindest ein paar hundert Euro pro Monat ab. Nee. Als er das zu dir gesagt hat mit dem Geburtstag, da muss sich der Boden doch aufgemacht haben unter dir. Er ist nicht mal zum Geburtstag gekommen, obwohl ich ihm eine Einladung geschickt habe. Wie erklärst du dir das, dass der so hart und herzlos jetzt drauf ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe auch schon mal versucht, mit ihm zu reden. Er blockt irgendwie auch ab und fängt dann gleich mit mir das Streiten an und... Ist er denn irgendwie mit jemandem zusammen, der schlechten Einfluss auf ihn hat? Nee, eigentlich, soweit ich weiß, hat er auch keine Freundin zurzeit, er will auch keine, so hat es mir meine Tochter erzählt. Was genau arbeitet er denn jetzt zurzeit? Er ist in einem Lager und ist da irgendwie Lagervorsitzender oder also Lagerist. Vorarbeiter oder wie man das sagt. Und er macht nebenher auch noch was, ne? Sagst ja, du? Er macht nebenher noch so Gartenarbeiten am Wochenende. Das heißt, er ist ein fleißiger Kerl eigentlich. Ja. Was macht er denn jetzt mit dem Geld? Weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Weiß ich nicht. Wie wird es jetzt weitergehen? Hast du Hoffnung, überhaupt nochmal dein Geld zu sehen? Nee. Nein, du hast es schon abgeschrieben. Ja. Boah, ja. Heftig. Was jetzt gut, wo ich jetzt auch wieder sage, gut, kann ich jetzt auch nichts ändern, aber was mir halt so wehgetan hat, so herzlos von ihm rüberkam, er schrieb mir dann eine SMS, so ungefähr, wusste gar nicht, dass du so geldgeil bist, wo ich gedacht, bitte, was bin ich? Also, wo ich erstmal geschluckt habe, da habe ich wirklich, da war ich auch noch bei meiner Tochter, habe mit Tränen gekämpft, dass ich da nicht losheul, weil sonst hätte die wieder sich auch da aufgeregt. Das wollte ich dann auch nicht. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob man da sogar vielleicht doch juristisch was machen könnte. Immerhin war ja hast du ja einen Zeugen, der war ja dabei, als diese Abmachung getroffen wurde. Nämlich ja, ich habe schon jemanden gefragt. Der Bekannte, der das eben ist, der ist selber Jurist. Ach, der ist selber Jurist? Ja, das ist ja nun praktisch, besser geht's ja nicht mehr. Was sagt er denn? Da kann man nichts machen. Wir haben nichts Schriftliches. Mhm. Können wir leider nichts machen. Ne? Und ist dein Sohn für dich jetzt mehr oder weniger gestorben? Nein. Nein? Wenn ihm was passieren würde, er ist mein Sohn, Domian. Er ist mein Sohn. Mhm. Obwohl er mir auch geschrieben, er hat mir eine SMS geschrieben, ich bin für ihn gestorben. Was ist denn mit dem Typ los? Ich weiß es nicht, Domian, ich weiß es nicht. Du gibst ihm 25.000 Euro und er ist so aggressiv dir gegenüber? Ja, was mir unheimlich wehtut, ist eben die SMS, ich wäre für ihn gestorben. Wie kann ich das zu einer Mutter schreiben? Und es ist wirklich sonst nichts weiter vorgefallen? Nein. Kein Streit, irgendwas? Nein. Das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Es gibt so Sachen, es gibt Menschen, die verändern sich so, dass man das wirklich nicht verstehen kann, ja, was los ist. Ja, ich weiß es nicht. Er hat früher auch mal Drogen genommen, ob er noch welche nimmt, weiß ich nicht. Angeblich nicht, weil er brauchte ja seinen Führerschein wieder. Und dann werden, glaube ich, immer so Haarproben oder was genommen. Also weißt du, deine Muttergefühle in Ehren. Ich glaube nicht, dass ich das so sagen könnte. Mhm. Wenn mir jemand so was antäte, dass ich sagen würde, wenn was passiert, wäre ich dann doch wieder für den da. Ich bin, glaube ich, so geworden, Domian, weil meine Mutter, wir waren 10 Kinder zu Hause. Ich war immer, ich bin immer so nebenhin gelaufen. Also so die richtige Liebe von meiner Mutter hatte ich nie erfahren. Verstehe. Und die ist vor 3 Jahren leider gestorben. Aber ich habe mir immer gesprochen, meine Kinder, die würden es nie so erfahren, wie ich das von meiner Mutter erfahren habe. Das ist keine Liebe. Und so ist es erklärbar jetzt, das Verhalten oder deine Einstellung. Das ist mir schon klar. Ich würde für meine Kinder durchs Feuer gehen. Also. Aber offensichtlich geht dein Sohn für dich nicht durchs Feuer. Nein, das habe ich erst im Dezember gemerkt. Wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen länger eine Funkstille, aber lag ich mit einer Fischvergiftung im Krankenhaus. Er kam mich nicht mal besuchen. Also Petra, das tut mir sehr leid. Und ja, ich weiß da auch natürlich keinen Rat. Da gibt es auch keinen Rat. Aber das ist gut, jetzt mal mit jemandem zu reden. Ja, glaube ich. Kann ja sonst, ich möchte auch nicht mit irgendjemandem. Ich hoffe einfach, dass der Kerl doch irgendwie nochmal zur Besinnung kommt. Und sehr bald zur Besinnung kommt. Und sich ordentlich seiner Mutter gegenüber verhält. Ich glaube nicht. Nee. Ja. Und er weiß gar nicht, wie mich das innerlich zerfrisst. Dennoch wünsche ich es dir von ganzem Herzen, Petra. Danke. Alles Liebe und alles Gute. Danke dir auch, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Übrigens habe ich hier heute kein Wasserglas, sondern eine Tasse mit Tee. Denn mein sehr netter Mitarbeiter Heinrich Stanzig hat mir einen Salbei-Tee gerade gekocht, weil mein Hals immer noch nicht so in Ordnung ist. Und somit bin ich jetzt gut versorgt während der Sendung mit Salbei-Tee. So, der nächste Anrufer ist, frage ich meine Regie, der nächste Anrufer ist eine Anruferin und heißt Nina. Hallo Nina. Hallo Domian. Hallo Nina. Bist du selbst herzlos behandelt worden auch? Ja, meiner Meinung nach ja. Erzähl mal. Und zwar ist mein Papa letztes Jahr im November verstorben. Mhm. Und ja, er ist bewusst gestorben, er war krank, hat sich bewusst nicht helfen lassen. Also er hätte nicht sterben müssen, sondern er hat das für sich so entschieden. Was hat er für eine Erkrankung? Er war also über 30 Jahre schon starker Asthmatiker, war seitdem er 30 ist auch Frührentner. Mhm. Und hat dann irgendwann eine Lungeninfektion bekommen, die er bewusst nicht hat behandeln lassen. Also er ist bewusst nicht zum Arzt gegangen. Mhm. Und ja, das hat er ein paar Monate mit sich rumgeschleppt. Und meine Mom und ich haben uns den Mund fusselig geredet. Also ich habe mich mit ihm gestritten, haben die Wände gewackelt, weil er einfach nicht zum Arzt gegangen ist. Mhm. Und er hat dann halt immer weiter abgebaut. Und ja, die letzten paar Wochen hat er mich nicht mehr in die Wohnung gelassen. Also ich konnte ihn nicht mehr sehen, obwohl ich im gleichen Haus mitgewohnt habe. Also meine Eltern haben im Erdgeschoss gewohnt, nicht oben in der vierten Etage, und meine Mama durfte mich nicht mehr reinlassen. Bist du Einzelkind? Ja. Und das Verhältnis früher war zu dem Vater? Die letzten zwei Jahre sehr gut, vorher auch ein bisschen problematisch, aber wir hatten immer Kontakt. Aber die letzten zwei Jahre sogar sehr gut, sagst du? Sehr gut, ja. Ja, und dann lässt er dich nicht rein? Ja. In seiner schlimmsten Phase eigentlich. Genau. Ist er dann auch zu Hause gestorben? Nein, meine Mama hat das irgendwann, also konnte sich mal mit angucken. Er hat sie mal angefleht, keinen Arzt zu rufen. Und sie hat dann mit unserem Hausarzt gesprochen. Und er sagte dann auch, wenn er das nicht möchte, kann man ihn nicht zwingen. Und die werden ihn dann auch nicht mitnehmen, wenn man nur einen Arzt hat. Naja, so ist das ja. Genau. Und das war dann eine Nacht aber so schlimm, dass sie wirklich Angst hatte. Also sie sagt, sie hat auf einmal ein ganz komisches Gefühl gekriegt, hat richtig Panik bekommen und hat dann einfach einen Krankenwagen gerufen. Mhm. Die kamen dann auch, haben ihn mitgenommen, und die Ärzte im Krankenhaus haben dann auch gesagt, also hätte sie den nicht gerufen, wäre er in der Nacht auf jeden Fall zu Hause verstorben. Wie lange lag er denn dann doch im Krankenhaus, bis er gestorben ist? Drei Wochen noch. Und du durftest auch nicht ins Krankenhaus gehen? Doch, dann bin ich hingegangen. War er da bei Bewusstsein? Ja, also der einen Tag davon war er bei Bewusstsein. Und wie hat er sich dann dir gegenüber verhalten, als du plötzlich neben seinem Krankenbett standest? Ich hab mich gefreut. Aber also, was war denn dann mit ihm los vorher, dass er dich nicht sehen wollte? Ich verstehe es nicht. Also ich kann es mir nur so erklären, und meine Mama hat es mir auch so erklärt. Gesundheit. Dass er wahrscheinlich nicht wollte, dass ich ihn so sehe. Ach so, ne? Ach so, ich verstehe. Trotzdem, ach so. Ich fand es von ihm so egoistisch, ne? Dass er, er hat es ja nicht nur mir, sondern auch meiner Mama angetan, die erstmal diese bewusste Entscheidung, ich gehe einfach nicht zum Arzt, also der Mann war gerade mal 60 Jahre alt, und zu sagen, ich verlasse dieses Leben, und uns dann einfach mit einem Scheiß, den man so hat, zurücklässt, ohne sich da vielleicht noch großartig Gedanken drüber zu machen, was mit uns ist. Okay, vielleicht kann man mal, ich kenne natürlich jetzt die ganzen Verhältnisse nicht bei euch, aber wenn dein Vater so viele Jahre schon so krank war, wenn er mit 30 schon Frührentner wurde, war er vielleicht in einer gewissen Weise auch mürbe. Vielleicht er war mürbe, ja. Vielleicht darf man da auch nicht so schnell urteilen. Ja. Ne, vielleicht muss man da aus. Das muss ich auch zugeben. Also er war zwar noch sehr aktiv, also er hat sich noch mit Freunden getroffen, hat auch noch ein paar Hobbys, jetzt nicht so jetzt großartig außer Atem, er ist dann Kartenspielen gegangen oder mal Billardspielen gegangen, ne? Also er war schon noch viel unterwegs, aber ich habe schon so gerade auch das letzte Jahr gemerkt, er hat sehr mit seinem Leben gehadert. Ja. Also sehr mit seinem Lebensverlauf und klar auch mit seiner Krankheit. Und war er denn in einem so schlimmen Zustand, als du da nicht zu ihm kommen durftest, dass er sich vor dir wirklich hätte schämen müssen? Sah es so schlimm aus? Ja. Hat die Mutter erzählt. Ich habe ihn ja dann nochmal im Krankenhaus gesehen. Er ist ja freitags nachts ins Krankenhaus, und ich bin dann Samstagmorgen direkt hin. Was heißt direkt? Meine Mutter hat mich angerufen, und ich habe noch gesagt, ich sage, Mama, soll ich kommen? Sagt sie, der kann dir das jetzt nicht mehr verbieten. Sagt sie, das musst du jetzt entscheiden. Habe ich gesagt, ich komme. Die beiden, deine Eltern, die haben, also während dein Vater noch zu Hause lag, war er ja wahrscheinlich die ganze Zeit ansprechbar. Ja. Dann haben die beiden noch bestimmt darüber gesprochen. Deine Mutter hat ihn gefragt, warum kann das Mädchen nicht kommen? Mit dem war nicht zu reden. War nicht zu reden. Das war so ein sturer Hund. Der hat dann gesagt, geh raus, mach die Tür zu, und der hat nicht mit sich reden lassen. Aber wenn, das wäre ja eine Erklärung, die dich ja auch wieder versöhnlich stimmen könnte, wenn das der Grund ist, dass er dich so nicht sehen, dass er nicht wollte, dass du ihn so siehst. Das Kuriose daran, ihm ist im Endeffekt fast das Gleiche passiert, und da hat er immer dran zu knacken gehabt, also sein ganzes Leben. Und zwar ist seine Mutter an Krebs verstorben, während er beim Bund war. Und die Mutter hat die Diagnose auch erst gestellt bekommen, als sie schon im Endstadium war. Und er hat, wurde erst von ihr benachrichtigt, als sie schon im Krankenhaus im Sterben lag. Und er hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, im Krankenhaus zu kommen. Und das hat der nie verpackt. Mhm. Der hat ja sein ganzes Leben, also das ist 40 Jahre her gewesen. Wie kurios, aber, und dann macht er sowas Ähnliches. Und ne? Das verstehe ich nicht. Das, Als du dann reinkamst im Krankenhaus, sagst du, hat er gelacht und gelächelt. Ja, er hat gelächelt. Er hat mich immer Fienchen genannt und hat dann gesagt, komm her. Und mir die Hand gedrückt. Also er konnte nicht viel reden, weil er so eine riesige Beatmungsmaske auf hat, weil die Lunge halt so kaputt war. Hat er denn dennoch vielleicht irgendwas Entscheidendes noch für dich gesagt? Was heißt gesagt? Ich habe gemerkt, er war unwahrscheinlich stolz auf mich gewesen. Mhm. Es kam da eine Ärztin rein und er hat ganz, ganz mit voller Stolz gesagt, das ist meine Tochter. Mhm. Aber was auch sehr schlimm für mich war, er hat eine panische Angst in seinen Augen gehabt. Mhm. Und das sind halt so Bilder, die ich auch nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Mhm. Weil er da wahrscheinlich selbst wusste, das geht zu Ende. Ja, ja. Die nachfolgenden Wochen, das waren dann ja noch 2 Wochen fast, drei Wochen, noch, ist er dann gar nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Nee, also er wurde operiert und wurde von der OP aus, also die haben dann festgestellt erstmal, der hatte ein Loch in der Speiseröhre, was dann sofort irgendwie operiert werden musste. Mhm. Und danach kam er ins künstliche Koma und dann haben die nochmal die Hälfte der Lunge entfernt, wo die schon gesagt haben, also dass der liebe OP überlebt, ist 1%, haben die Ärzte uns gesagt. Und die hat dann auch geschafft, die OP. Aber die haben die Infektion einfach nicht aus dem Körper gekriegt. Mhm. Ne? Also aber dann ist es ja eine Gnade, dass er nicht mehr aufgewacht ist. Ja, also die haben uns dann hinterher vor die Wahl gestellt. Die haben uns angerufen nach 3 Wochen. Also waren ja sowieso jeden Tag da und haben gesagt, haben mit uns gesprochen, also mit mir und meiner Mutter, dass die nichts mehr für ihn tun können und dass er entweder in ein Pflegeheim übergeben wird. Mhm. Oder wir jetzt auch die Entscheidung stellen können, wir stellen die Medikamente und die Geräte ab. Ne? Achso, und das habt ihr dann als Familie entschieden, dass die Apparaturen abgestellt werden. Ja. Das heißt, du und deine Mutter, ihr beide habt das entschieden. Genau, und das war ein Horror. Ne? Das wir haben es zwar beide direkt gesagt, und wir wussten, also das wusste ich auch, weil ich mit ihm auch schon öfter mal über sowas gesprochen habe, dass er das nie hätte gewollt. Also in ein Pflegeheim. Und ich wusste ja auch die letzten Monate, er wollte nicht mehr leben. Ne? Dann muss man das auch respektieren. Genau, und dann haben die Ärzte noch gesagt, ja, es dauert dann ein paar Stunden. Die haben die Geräte abgestellt, nach 5 Minuten hat man gesehen, ist er gegangen. Ne? Ja, man sagt immer so, die Geräte werden abgestellt. Ist man da als Angehöriger dabei und sieht wirklich, wie ein Knopf abgedreht wird? Oder also, wie geht das? Man muss sich das so vorstellen, klar, er war an einem Beatmungsgerät, er wurde künstlich beatmet, da er im künstlichen Koma lag und hatte ganz, ganz viele dünne Schläuche, wo über Infusionsnadeln Medikamente zugeführt wurden. Also ich glaube, da waren bestimmt 20 Medikamente, die gleichzeitig liefen. Und die wurden halt abgestellt und die Beatmung wurde runtergefahren. Also nicht ganz komplett, sondern runtergestuft. Also so, dass er nicht erstickt, aber auch, ja, dass er halt gehen kann. Und das ging dann innerhalb von 5 Minuten? Innerhalb von 5 Minuten. Also man hat es gesehen, man konnte von oben nach unten sehen, wie das Leben aus dem Körper geht. Aber das zeigt ja auch schon, wie weit er schon weg war. Ja, der war nicht mehr da. Also das ganz klar, der war nicht mehr da. Jetzt hast du angerufen zu dem Thema herzlos. Ja, herzlos, dass er mir und auch meiner Mutter Herz gegenüber, dass er mich nicht mehr sehen wollte. Ne? Das ist also, ich kann es nicht begreifen. Aber vielleicht kann man ihm wirklich verzeihen. Erstmal dadurch, dass er dir gut wollte, weil er dir das nicht antun wollte, ist natürlich Quatsch, aber es war ja ein ehrenwerter Grund, weswegen er das vielleicht wollte. Und da muss man auch immer, glaube ich, sehr viel verzeihen, wenn jemand so schwer krank ist. Ja. Was einem so schwer kranken Menschen vorgeht, kann man ja als Gesunder gar nicht richtig ermessen. Nein, das ist ganz klar. Nur für mich, also ich hätte nie gedacht, dass ich da so dran zu knacken habe. Also ich war danach im Januar, ich war ein paar Wochen in der Klinik wegen Depression. Aber weißt du, Nina, das Schöne in der ganzen Traurigkeit dieser Geschichte ist doch, dass du ihn nochmal gesehen hast. Ja, dass er dich nochmal gesehen hat und dass er dich so gefreut hat, dass du gekommen bist. Ja, ich finde, das macht das alles wieder wett und gut, was da vorher schiefgelaufen ist. Ja, ich versuch's. Also es ist schwer. Ein guter Freund hat mir gesagt, weil ich wirklich auch fast jede Nacht von ihm träume, er hat zu mir gesagt, wenn du deine Wut nicht los wirst und die Seele dadurch nicht gehen lässt, werden diese Träume auch nicht aufhören. Dir wird es nicht besser gehen. Ja, da ist auch nur Wut, ich merke das. Ja. Aber das ist natürlich ein richtiger Ratschlag. Die Wut musste allmählich loswerden. Ja. Und du musst auch respektieren, dass er gehen wollte. Ja. Er hat euch alleine gelassen, ja. Aber es ist nicht leichtfertig entschieden worden. Der Mann war schwerst krank. Ja. Und wenn du 30 Jahre krank bist, wie alt ist er? Er ist 60 geworden, ne? Er ist 60 so, wenn du, geworden, ja. Wenn du vielleicht 30 Jahre krank bist, ja, vielleicht hättest du ganz genau so gehandelt. Und ich auch. Mhm. Wer weiß es. Ja, das stimmt. Es ist halt schwer, ne? Das ist, ja, vielleicht ist es von mir auch herzlos. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen, ja. Ne? Ja. Vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Egoistisch auf jeden Fall. Mhm. Und weil ich ihm jetzt so auch so ein bisschen so die Schuld an meiner Situation gebe, dass ich die Depression bekommen habe, dass ich so in ein tiefes Loch gefallen bin. Und dass es mir so schwer fällt, jetzt wieder die Leiter hochzuklettern. Ja, ja, ne? Verstehe. Ich schlage vor, du führst noch ein kleines Gespräch mit meinem Psychologen. Einverstanden? Ja, gerne. Ja, das gerne. Ist der Henning heute Nacht. Okay. Dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich an. Alles klar. Danke für das Gespräch. Hat echt mal gut getan. Sehr gerne. Alles Gute, Nina. Ja, dir auch. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt herzlos. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon einmal oder vielleicht schon mehrmals in ihrem Leben sehr herzlos behandelt wurden, von wem auch immer. Und auch gerne mit, ich sag mal, mit Tätern, die herzlos waren und vielleicht im Nachhinein ein schlechtes Gewissen haben aufgrund dessen, was sie getan haben. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Peter, 46. Hallo Peter. Guten Abend. Hallo. Domian. Hallo Peter. Mir geht momentan was sehr nah, was mich an für sich schon seit über ein halbes Jahr beschäftigt. Das ist die Ermordung von Troy Davis. Ah. Heute Abend um 1 Uhr. Wahrscheinlich, ich habe noch keine neuen Nachrichten bekommen aus den USA, dass er hingerichtet worden ist oder auch ob das aufgeschoben ist, das weiß ich nicht. Erklär mal kurz, weil ich für die Leute, die nicht so ganz im Thema sind. Also Troy Davis ist ein schwarzer Amerikaner, der seit 20 Jahren im Gefängnis sitzt. Richtig. Angeblich, weil er einen weißen Polizisten erschossen hat. Er sitzt seit über 21 Jahren. Genau, die Sache ist nicht geklärt. Er streitet es ab. Es wurde auch nie die Tatwaffe gefunden. Und fast die ganze Welt hat sich für diesen Mann schon eingesetzt. Bischof Tutu, der ehemalige Präsident Jimmy Carter und auch der Papst haben sich für diesen Mann eingesetzt und er sollte eigentlich heute ja um 1 Uhr unserer Zeit hingerichtet werden. Richtig. Aber ich habe. Aber du weißt jetzt auch nicht, ob es passiert ist. Nein, noch nicht. Ich habe einen Freund da unten. Jetzt kommt er ausgerechnet noch aus Texas, wo das auch durchgeführt wird, diese, ich würde mal sagen, Ermordung. Und er ist in Georgia, er sollte mich anrufen, irgendwie, weiß nicht, klappt's ja nicht, ich warte noch drauf. Mhm. Wieso geht dir dieser Fall so nah? Es gehen mir mehrere Fälle so nah, weil ich von mehreren vorher auch schon erfahren habe, wo die Unschuld an die Wahrheit kam, die aber schon die Todesstrafe mitgemacht, sag ich ja, schon. Wo die durchgeführt wurde und wo die durchgeführt worden ist und das ist dann etwas, was man nie wieder gut machen kann. Nee, eben. Und jeder Mensch hatte das Recht zu leben und die amerikanische Justiz sagt doch, die Unschuld, jeder ist unschuldig, solange die die Unschuld nicht bewiesen ist. Also die Schuld bewiesen ist. Entschuldigung. Ja, bin so durcheinander. Aber das amerikanische Rechtssystem ist schon sehr merkwürdig und gerade in dieser Beziehung finde ich es grausam. Ich werde es hundertprozentig verurteilen. Ich habe das auch dem Gouverneur in Georgia mitgeteilt, dass ich nie wieder mein ganzes Leben nicht die USA betreten werde, solange die Todesstrafe noch da existiert. Und ich bin, das dummeweise, ich bin Halbamerikaner. Ach so, das auch noch. Das heißt, du hast einen amerikanischen Pass. Das auch noch, ja. Ja. Mhm. Das auch noch. Aber ich werde diesen Staat, ich habe auch noch geschrieben, es gibt nur noch 49 Staaten in den USA, nicht mehr 50. Aber es gibt auch einige Staaten in den USA, soweit ich weiß, wo es auch keine Todesstrafe mehr gibt. Richtig. Und manche, wo sie extrem, Texas ist glaube ich ganz schlimm, und die sind dann auch stolz darauf, dass sie die Menschen reihenweise umbringen. Richtig. Mhm. Das stimmt. Ich habe auch Freunde unten in Texas, mit dem ich mich schon öfters damit auseinandergesetzt habe. Und, aber soweit ich informiert bin, sind über 60% der Amerikaner nach wie vor für die Todesstrafe. Ist das ja, ich hoffe, dass sich das heute Abend mal geändert hat. Mhm. Das hoffe ich auch, denn das es gab für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr, sehr viel Proteste gegen diese Durchführung der Todesstrafe, der Hinrichtung. Ich kann das nicht fassen, was man da jetzt wahrscheinlich, hoffentlich nicht, aber was man da wieder gemacht hat. Gab es denn eigentlich noch, du bist wahrscheinlich viel besser im Thema als ich, hättest denn noch so eine letzte Sekundenbegnadigung geben können? Gibt es richtig. Das hätte es gegeben. Mhm. Es gibt immer. Bis letzte 10 Sekunden hat das Telefon geschellt. Stopp. Und das liegt in der Hand des Gouverneurs? Nur der kann alleine sagen, ich unterbinde das. Alleine nicht. Barack Obama hätte auch noch was sagen können. Der hätte Einfluss drauf, dem Gouverneur zu sagen, nee, so geht das nicht. Das sind die einzigen beiden. Was ist eigentlich die Position von Obama zur Todesstrafe? Wissen wir das? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Er hat sich, glaube ich, noch nie zugeäußert. Bestimmt wird er sich ja zugeäußert haben. Ich möchte mal seine beiden Töchter sprechen, wie sie dazu stehen. Und dann sag mal deinem Papa, der soll das nicht mehr machen. Mhm. Der soll das nicht mehr zulassen. Es geht doch nicht. 100%, wenn das erwiesen ist, so 100%. Wir haben noch so viele Techniken, DNA-Spuren und dies und das. Mhm. Ne? Es ist wirklich absurd. Bei dem Mann wurde das doch nie nachgewiesen. Keine Waffe festgestellt, keine Schmauchspuren. Der hätte den Mann doch gar nicht so erschießen können. Mhm. Das geht doch gar nicht. Mhm. Und das konnte man vor 20 Jahren schon feststellen. Und selbst wenn er der Täter wäre, wäre es immer noch ein Akt großer Barbarei, diesen Menschen umzubringen. Finde ich. Sicherheit. Finde ich. Ja, find hast ich. Du recht, Domian. Also hast eine, du recht. Eine Strafe schon, natürlich, keine Frage. Aber auch eine harte Strafe. Und alleine schon die Strafe ist, wenn man zum Tode verurteilt wird und dann über 20 Jahre im Gefängnis sitzt. Unfassbar. Und dann warten auf seinen Tod. Mhm. Das ist für mich, ich weiß nicht, Barbarei, ich weiß es nicht. Ich bin sowas von traurig momentan. Ich weiß aber noch nicht, wie es jetzt, vielleicht ist ja noch was passiert. Also bestimmt werden wir noch während der Sendung Nachrichten bekommen und würden das an euch weitergeben. Oder schaut mal im Internet nach. Wenn das geht, ja. Das ist wahrscheinlich, ich habe momentan kein Internet. Also wir versprechen euch, wenn wir noch was hier mitkriegen, dann sagen wir es im Laufe der Sendung noch, was geschehen ist. Vielen Dank. Ich danke dir, Peter, für deine Meinungsäußerung. Ich glaube, du hast jetzt im Namen von ganz vielen Menschen gesprochen. Wir leben in einem kultiviert, zivilisierten Land. Und wir müssen dagegen angehen. Ja, es gibt ja nun weltweit genügend Proteste. Schreibt Briefe an die amerikanische Regierung der USA. Ja. The White House, ich weiß jetzt nicht jetzt momentan, dass ihr dagegen seid. Also, das macht da was gegen, das ist schlimmer als alles andere, solche Leute da zu Tode zu verurteilen. Also wenn man auftreten und protestieren will, kann man das schnell im Internet rauskriegen, wohin man sich wendet. Lieber Peter, danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, dir auch. Tschüss. 0800 220 5050 Manfred 69. Hallo. Hallo Domian. Hallo Manfred. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Die begleite ich seit ungefähr 15 Jahren. Ist es wahr? So lange schon? Ja, so lange. Mann, seid ihr alle treu. Nein, ich bin süchtig danach. Muss ich ganz offen sagen. Manfred, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, ich habe vor Jahrzehnten einen großen Fehler begangen. Mhm. Und zwar bin ich seit 42 Jahren geschieden von meiner ersten Frau. Ich bin seit 41 Jahren mit der zweiten Frau verheiratet. Mhm. Habe aus der ersten Ehe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mhm. Die Tochter heißt Sabine. Und sie kam nach 17 Jahren zu mir und sagte, hör mal, Papa, ich bin schwanger. Mhm. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist nicht schön mit 17, aber es kann passieren. Weißt du denn, wer der Vater ist? Da sagt sie, ja, natürlich weiß ich. Der andere ist schön und der andere hat Geld. Wie? Der eine ist schön und der andere hat Geld? Ja, da habe ich gesagt, Sabine, schön bist du selber. Und das ist wirklich eine hübsche Frau. Ich sage, ich weiß, wie du viel Geld verdienen kannst, geh am Strich, denn eine Nutte bist du schon. Wie bitte? Ja, das habe ich gesagt zu meiner Tochter, leider ja. Nee, ich fange nochmal vorne an. Was war das für ein komischer Satz? Der eine ist schön und der andere ist schön und der andere was, hat was ist Geld. Das für eine Redensart? Was heißt das? Ich kann mir einen aussuchen. Wen nehme ich jetzt? Ach so meinte sie das. Ja, so hat sie mir das gesagt. Ach so. Und da habe ich gesagt, Mädchen, pass auf, schön bist du selber. Mhm. Und sie war wirklich schön und sie ist heute noch schön. Sag nochmal, was du ihr gesagt hast. Dann habe ich ihr gesagt, ich wüsste, wo du viel Geld verdienen kannst, geh am Strich, eine Nutte bist du schon. Das ist hart. Das ist hart. Nee, das ist nicht nur hart, das ist ganz grauenhaft, wenn der Vater das zur Tochter sagt. Ja. Und du vorher ein gutes Verhältnis zu dem Mädchen gehabt? Bis zum damaligen Zeitpunkt haben wir ab und zu mal telefoniert. Ich wollte die Kinder in ihren Umfeld lassen. Achso, also nicht so eng war, also eng war es? Nein. Weil ich einfach nicht wollte. Die Mutter war eine Alkoholikerin. Und ich wollte das einfach, dass die Kinder in ihrem Umfeld bleiben. Und das war auch alles in Ordnung. Die Mutter hat das alles wunderbar geregelt. Aber umso schlimmer, wenn die Mutter Alkoholikerin ist, hättest du die Kinder da rausholen können. Die Kinder sind die behütet aufgewachsen. Naja, okay, vertiefen wir das mal nicht. Wie hat die Tochter damals darauf reagiert? Ja, erstmal gar nicht. Sie ist abgehauen. Und dann rief sie mich an, wie sie entbunden hat, und sagt, sag mal, Papa, ich habe das Kind entbunden. Da sagt sie, ja, ich komme vorbei, wenn du mir sagst, wer der Vater von diesem Bastard ist. Also da hast du noch mal einen draufgelegt? Natürlich. Was hat dich denn da so geritten? Ich weiß nicht, was mich geritten hat, meine katholische Erziehung. Ach. Und da sieht man, wo die, naja. Ja, gut. Mhm. Das ist, in der heutigen Zeit wird mir das nicht mehr passieren. Mhm. Ich bin aber trotzdem ein paar Tage später ins Krankenhaus gefahren, habe mir das Enkelkind angeguckt. Ich wollte gerade sagen, ich sag's doch mal, da sieht man, wo diese Art der katholischen Erziehung hinführen kann. Na gut, seitdem bin ich aus der katholischen Kirche raus. Okay. Das war für mich überhaupt kein Thema mehr. Das hat sich für mich erledigt und man wird da reingezogen in diesen blöden katholischen Glauben da. Der nicht immer richtig sein muss. Okay, reden wir mal weiter über deine Tochter und das Enkelkind. So, und dann habe ich meine Tochter wieder gesehen, wie mein Sohn. Nochmal die Frage, im Krankenhaus, dem Bastard. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, gar nicht mehr. Ich habe sie besucht, ich habe das Kind besucht, ich habe das Enkelkind besucht, habe ihr ein Geschenk gebracht und bin wieder abgehauen. Ich habe geheult. Seitdem heule ich, also bin ich ständig, wenn mein Sohn mich anruft, mein Sohn ruft mich fast jede Woche einmal an. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt. Die Mutter ist vor... Moment mal, jetzt bleiben wir bei der Tochter. Jetzt sind ja viele, viele, viele Jahre vergangen. Ja, leider. Gab es gar keinen Kontakt mehr zwischen dir? Nein, es gab keinen Kontakt. Gar keinen Kontakt mehr? Gar keinen. Das heißt, du hast auch jetzt schon einen großen Enkelsohn? Ja, natürlich. Und hast ihn nie gesehen? Bei der Taufe, doch, bei der Taufe von meinem Sohn, der Sohn, ja? Bin ich Pate dran. Ja. Habe gesagt, nehme ich gerne an. Und da war sie auch? Ja, natürlich war sie da. Und hat sie dich eines Blickes gewürdigt? Ja, natürlich. Wir haben uns auch unterhalten, aber ganz kurz nur. Nur den Satz, den ich seitdem nicht mehr loswerde von meiner Schwägerin, sagt zu Manfred, guck mal, deine Enkelkinder, das könnten deine Enkelkinder sein. Sie hat mittlerweile 3. Da habe ich gesagt, Marlies, es könnten nicht meine Enkelkinder sein, es sind meine Enkelkinder. Mhm. Und wenn meine Tochter mich braucht, die Tür steht offen, wann immer sie will. Ja, nun sind Reue und Tränen sehr gut. Na, hast du denn dich auch mal richtig entschuldigt bei deiner Tochter? Ja, damals im Krankenhaus. Ach, im Krankenhaus hast du dich dann entschuldigt? Ja, natürlich. Na gut, aber vorher hast du das mit dem Bastard gesagt. Ja. Man sagt schnell was da ist. Und aber hast du dich denn vielleicht danach noch einmal entschuldigt? Nein. Warum nicht? Nein, weil ich wusste, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich habe bei der Taufe von meinem Sohn das Kind, wo ich Taufpate bin, habe ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, tut mir leid. Ach, da hast du es dann doch nochmal zu ihr gesagt. Ich weiß, was mich geritten hat. Hast du das zu ihr gesagt? Ja, natürlich. Ah ja. Und wie hat sie da reagiert? Ja, gar nicht. Sie umgedreht und weg. Ist denn da sonst auch noch irgendwas vorgefallen? Nein, gar nichts mehr. Vielleicht wirft sie dir auch vor, dass... Wir haben auch keinen Kontakt. Vielleicht wirft sie dir auch vor, dass du sie als Kind alleine gelassen hast, bei der alkoholkranken Mutter. Nee, eben nicht. Denn mein Sohn, den habe ich ja zu mir geholt nachher. Da ist irgendwas vorgefallen, das möchte ich auch jetzt nicht öffentlich machen. Der war bei mir ein paar Jahre, also bei meiner zweiten Frau und bei mir. Ich war in Bochum, hab das Kind da abgeholt, also mein Sohn, und hab auch mit ihr noch gesprochen. Das Verhältnis, beziehungsweise die Beziehung, das ist weg, das habe ich selber kaputt gemacht. Na gut, das können wir jetzt nicht mehr erklären, wie das da, was da damals vorgefallen war. Ja, den Fehler. Manchmal muss man für Geschichten wirklich büßen, die man viele Jahrzehnte zu verantworten hat. Ich bin jetzt 41 Jahre mit meiner zweiten Frau verheiratet. Und die Tür steht immer noch für sie offen, egal was sie braucht, ob sie finanziell oder irgendwie, ich bin immer für sie da. Weiß sie das denn? Ja, natürlich weiß ich. Woher weiß sie? Durch ihren Bruder. Ach so. Das heißt, du kannst dann mehr nicht machen, außer du hast dich nochmal entschuldigt. Nein, ich möchte auch nicht da eingreifen in die Familie der anderen bombardieren. Nein, möchte ich nicht. Das heißt, wenn, dann müsste der erste Schritt jetzt von ihr ausgehen. Ja, ich habe mich entschuldigt. Meine erste Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Dann hat man mich gefragt, ob ich zu werden kann. Und gesagt, nee, Kind tut mir leid, also mein Sohn möchte ich nicht, da sind so viele Verwandten. Da kommt die eine oder andere Frage auf, möchte ich nicht, da möchte ich nicht stören. Mhm. Und warum hast du dich eigentlich von der ersten Frau getrennt? Durch den Alkoholismus. Ah, ja. Und es gab 2 Kinder, ne? Es gab 2 Kinder. Den Sohn und eben die besagte Tochter. Die ich beide sehr, sehr liebe. Und ich bin seit ein paar Jahren schwer krebskrank, mein Sohn weiß das. Nur. Ja, du kannst nichts machen. So hart das ist, du kannst nichts machen. Nein, Domian, ich möchte auch nicht in die Familie eingreifen, da Unruhe reinbringen. Mm. Nein, das ist eine glückliche Familie. Das darfst du nicht machen. Wie ich gehört habe, und dann soll das so bleiben. Du kannst nur hoffen, dass vielleicht doch der erste Schritt von ihr ausgeht. Und vielleicht hört es ja. Vielleicht hört es ja. Also es tut dir sehr, sehr, sehr, sehr leid. Ja, natürlich tut mir das leid. Mm. Seit dem Jahr, wo ich ihr das gesagt habe. Es gibt im Nachhinein keine Erklärung, warum du damals so schlimme Sachen gesagt hast. Doch. Doch? Ja, ist die Erklärung, die ich habe. Ich bin katholisch erzogen worden. Ach so, dieses Thema, ja. Uneheliches Kind gibt es nicht. Ja, ja, ich verstehe. Und wenn du eins hast, musst du wenigstens sagen können, wer der Vater ist. Und da ist eine bildhübsche Frau. Und sie ist auch glücklich verheiratet seit Jahrzehnten. Weißt du, Manfred, hoffen wir mal, dass sie vielleicht zugehört hat und vielleicht hast du sie mit deinen Worten doch erreicht, dass du ihr Herz erreicht hast, vielleicht. Das will ich hoffen. Und vielleicht meldet sie sich. Noch eins, Domian. Ich würde es dir und euch wünschen. Noch eins, Domian. Vorige Woche hat eine Frau angerufen, die sich nicht operieren lassen wollte wegen dem Magenkrebs. Genau, vor 2 Wochen. Richtig. Ich bin der Meinung, ich habe Magenkrebs gehabt, ich habe Bodenkrebs gehabt, ich habe einen Gehirntumor, ich habe Lungenkrebs gehabt. Es gibt keinen Krebs, den man nicht bekämpfen kann oder sich hinstellt und sagt, es lohnt sich zu leben. Mhm. Verdammt nochmal, es lohnt sich wirklich. Ich finde gut, dass du das nochmal sagst. Wir haben sehr viel Post auch zu diesem Anruf bekommen und ich sehe das genauso. Ich arbeite heute mit 70 Jahren noch ehrenamtlich in einem Sportverein Wirtschaft, wo ich 8 bis 10 Stunden stehe. Mhm. Es lohnt sich wirklich. Es ist schwer, man muss aus diesem Tief selber rauskommen, aber das Leben, verdammt nochmal, lohnt sich. Ja, und ist sehr wertvoll. Ja, natürlich ist es wertvoll, das Wertvollste, was wir haben. Das Wertvollste, was wir haben. Hoffen wir mal, dass diese Anruferin heute auch zuhört und deine Worte gehört hat. Das will ich hoffen, ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Weiter so, die Sendung werde ich weiterverfolgen. Ja. Danke vielmals und alles Liebe und alles Gute. Danke, Damian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, jetzt bekomme ich gerade eine Nachricht von meiner Redaktion, dass die Hinrichtung offenbar verschoben wurde in den USA. Näheres weiß ich nicht, näheres müsst ihr dann dem Internet oder den Nachrichten entnehmen auf den entsprechenden Sendestationen. 1.43 Uhr. Hier ist Natascha. Natascha ist 39. Natascha brummt mit der Leitung. Hallo Natascha. Du bist herzlos behandelt worden? Ja, von Geburt an. Von Geburt an? Ja, von Geburt an. Von wem? Von meiner Mutter als allererstes. Ich wurde, also wie gesagt, ist ja klar, man wird geboren. Und ich war bis zum 4. Lebensjahr bei ihr. Ich kann mich nur schwach an die Zeit erinnern. Mhm. Und ich weiß auch, dass da noch viele Kinder waren. Ich wusste natürlich nicht, dass das meine Geschwister waren. Naja, und zu meinem vierten Lebensjahr hat mich dann mein Vater weggeholt von meiner Mutter, weil er meinte, ich würde da nicht auszureichend versorgt werden, hat mich dann zu sich geholt. Er hatte gerade auch geheiratet. Hast du denn, man hat ja so, wenn man vier ist, schon so Erinnerungen grob. Ja, ja. Hast du schlechte Erinnerungen, dass du schlecht behandelt wurdest? Wenig. Wenig, muss ich sagen. Also wir waren immer viel unterwegs und wir waren viel draußen. Und ja, an meine Mutter kann ich mich eigentlich überhaupt gar nicht erinnern. Und dann kam der Vater und hat dich ja weggeholt. Genau, er hat rechts gezogen, sie hat links gezogen und ich wollte halt dann zu meinem Papa und habe dann in seine Richtung gezogen. Mhm. Also beide haben an einem Arm gezogen. Mhm. Ja, und da war ich dann so knapp 2 Jahre gewesen. Mhm. Seine Frau, die er damals frisch geheiratet hatte, die ist dann nach einem Jahr abgehauen mit ihrem Sohn. Ich habe also noch einen Stiefbruder. Mhm. Ja, und er war dann immer viel unterwegs und viel weg. Ich war viel alleine. Wie bist du denn da herzlos behandelt worden? Er hat sich nicht um mich gekümmert. Und die Frau? Die hat versucht, sich um mich zu kümmern, aber ich weiß auch nicht, vielleicht hatte sie nicht die Möglichkeit. So kann ich mich auch nicht mehr genau dran erinnern, aber sie hat versucht, mir ein gutes Zuhause zu geben. Aber eben nicht mit Herz? Genau. Hm? Nicht mit Gefühl? Genau. Das heißt, du warst in dieser Zeit eigentlich ein sehr einsames Kind? Ja. Ja? Muss ich sagen. Wie ging es dann weiter? Ja, wie gesagt, also ich war viel alleine und ich hatte eine Sozialarbeiterin, die sich vom Jugendamt, die sich auch teilweise mit um mich gekümmert hat, weil dadurch, dass mein Vater nicht da war, ich ewig alleine war, war ich wohl in dem Alter schon so fix gewesen und habe immer bei einer Nachbarin mich durchgefuttert. Mhm. Die hatte selber 2 oder 3 Kinder und hat aber dann dem Amt gesagt, sie kann mich nicht umsonst mit durchfüttern, das geht nicht, sie bräuchte auch Geld dafür. Mhm. Ja, und irgendwie bin ich dann halt auch mal in den Kindergarten wohl gegangen und habe dann eine Mittelohrentzündung gehabt und kam da ins Krankenhaus. Und von da aus kam ich nie wieder nach Hause. Da kam ich dann direkt ins Heim. Ach, da warst du wie alt? Zwischen 5 und 6 war ich da. 5, also 6 ungefähr wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Zwischen 4 und 6 auf jeden Fall. Ja. Und da kam dann die Schwester an und sagte, ja, es kommen jetzt 2 Frauen, die nehmen dich mit. Und ich, freimütig wie ich war, zutraulich wie ich war, bin ich dann auch mit den Frauen mitgegangen. Du bist dann ins Heim gekommen und bist in dem Heim auch aufgewachsen? Nein, das war so ein Übergangsheim, da kamen erstmal die Kinder hin, um zu gucken, ob sie auch adoptiert werden können. Ach so. Genau, das war so ein Übergangsheim. Das heißt, du bist dann auch adoptiert worden? Genau, so ein knappes halbes Jahr später bin ich dann adoptiert worden. Und bin dann von Berlin aus hier nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Und hast in dieser Adoptivfamilie dann länger gelebt? Bis zu meinem 18. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr. Mhm. Wie war es denn in dieser Familie? Auch sehr herzlos. Auch sehr herzlos? Ja. Das hört man ja immer wieder und ich bin ja immer völlig baff. Das sind Menschen, die bemühen sich um ein Kind, die adoptieren ein Kind. Ja. Da müsste man auch meinen, die lieben Kinder und bemühen sich sehr drum. Mhm. Wie haben die dich denn behandelt? Ja, es ist... Ich habe das im Nachhinein so rausgefunden. Ich bin einfach nicht so gewesen, wie sie mich gerne haben wollte. Ach so, du warst nicht das Bilderbuchkind. Ganz genau. Mhm. Ich war ein fixes Kind, ich war ein fideles Kind, ich war vor allen Dingen auch sehr hyperaktiv. Mhm. Also ich habe nicht das ADHS-Syndrom gehabt, aber ich war richtig, in mir steckte die reine Lebensfreude. Hatten die denn auch noch andere Kinder? Nein. Ach, das war... Konnte sie nicht bekommen, ne? Ah, so. Bist du von denen auch geschlagen worden? Nein. Das nicht? Nein. Ich habe nur einmal den Hintern versucht bekommen, da hatte ich es aber auch verdient. Und danach habe ich es auch nie wieder gemacht. Mhm. Nö, aber ich meine, ich wurde so versorgt mit allem drum und dran. Mhm. Aber Liebe gab es da nicht. Ihre waren andere Kinder wichtiger und lieber als ich. Fremde Kinder, wunderbar, toll, aber ich, naja. Haben die irgendwas mal auch sowas Schlimmes zu dir gesagt? So was in der Richtung, hätten wir dich bloß nicht angenommen? Nee, das nicht. Das aber auch. Sie hat immer, wenn wir umgezogen sind, und ich die Schule gewechselt habe, hat sie jedes Mal immer zu den Lehrern und auch zu den Rektoren gesagt, wenn sie etwas anders ist, müssen sie entschuldigen, es ist nicht unser eigenes Kind, es ist unser Adoptivkind. Und das hast du mitgekriegt? Das habe ich deswegen mitgekriegt, weil mich die Lehrerin vor der gesamten Klasse bloßgestellt hat. Mhm. Und dann ist man natürlich, rennt man heulend nach Hause. Unfassbar. Und was hast du da gesagt? Unfassbar, dass auch denn, dass Lehrer das dann auch noch so machen. Ja. Was hat die denn vor der versammelten Klasse gesagt, die Lehrerin? Ja, ich wäre keine Nordrhein-Westfälerin, oder wie sie das so gesagt hat, ich wäre eine Berlinerin und wäre adoptiert. Und da haben natürlich alle anderen geguckt und du hast dich geschämt. Ja, und ich saß da so, toll. Bist du von den Kindern dann gehänselt worden, deshalb auch? Komischerweise nicht, nee. Ja, Gott sei Dank, das wenigstens. Die haben mich verstanden, ja. Mhm. Ne, und ja, du bist jetzt 39, ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre älter wärst, dann hätten die Kinder dich auch gehänselt in der Zeit, glaube ich. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte vielleicht schon ein bisschen so liberalisiert und dass die Kinder auch anders drauf kamen. Ja, Kinder sind grausam. Jetzt bist du mit 18 dann da raus. Warum mit 18 schon? Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich musste raus. Wohin bist du gegangen? Ja, ich habe erstmal mein Glück bei meinem damaligen ersten Freund versucht. Mhm. Und bin da auch schwanger geworden. Mhm. Ungewollt. Es gab zwar damals auch schon die Pille, aber es ist halt passiert. Und wie das dann so ist, dann rennt man zur Mutter und sagt, Mama, ich bin schwanger, hilf mir, was soll ich machen? Mhm. Ja, das, was ich zu hören gekriegt habe, war dann, ja, du hast es selbst fabriziert, sieh zu, wie du klarkommst. Mhm. Und das End vom Lied war dann, dass ich dann das halt abgetrieben habe, das Kind. Mhm. Ja, und... Hast du heute Kinder? Ja, ja. Eine Tochter. Hast 17,5. Hast du heute Kontakt noch mit diesen Adoptiveltern? Nein. Mein Adoptivvater ist vor 3 Jahren verstorben. Das habe ich auch nur so nebenbei erfahren. Mhm. Weil mein Mann ist mal spazieren gegangen und rief mich dann an und sagte, hör mal, ich stehe hier vor dem Grab deiner Großeltern und hier ist ein Kranz und steht in Liebe Elisabeth. Sagt er, so wie das aussieht, ist dein Vater tot. Mhm. Und das habe ich gar nicht erfahren. Das heißt, die Mutter hat dich gar nicht informiert? Nö. Und dann habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, ja, hier, hör mal, ist der Papa tot? Und die so, ja, er ist am 8. Februar gestorben. Und ich sage, ja, wieso hast du mich denn nicht angerufen? Mhm. Ja, ich hatte deine Nummer nicht mehr. Ich sage, du tausendprozentige hast meine Nummer nicht mehr gehabt. Das glaube ich dir nicht. Mhm. Du hättest mich anrufen können. Außerdem kriegt man ja irgendwie eine Nummer auch raus. Richtig, eben. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihr weiter so unterhalten, wie er dann gestorben ist und so. Und das Kuriose ist, er ist so gestorben wie sein Vater. Der hat sich abends ins Bett gelegt und ist nicht mehr aufgewacht. Mhm. Ja, und sein Bruder ist damals gestorben wie seine Mutter. Also wie denen ihre Mutter, ist im Krankenhaus gestorben, wollte vorher noch eine Mandarine und eine Cola haben. Genau wie seine eigene Mutter, das war kurios. Mhm. Ja, und dann vergesse ich nie die Worte, die sie gesagt hat, Gott sei Dank ist er tot. Ach, das heißt, da habe ich auch gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, die Ehe war auch kaputt zwischen denen, aber so richtig ja, kaputt. Ja, aber richtig. Mein er hing Gott. Immer nur in der Garage und hat sich dann da sein Weinchen getrunken. Das heißt, du hast letztendlich von... wirklich eine Pechsträhne gehabt von deinem 0. Lebensjahr bis zu deinem 18., 19., 20., kann man ja, sagen. Und es ging auch noch so fleißig weiter. Wie ist es denn heute? Du hast einen Mann, du hast eine Tochter, eine fast erwachsene Tochter schon. Mhm. Gelingt es dir denn, obwohl du selbst die Erfahrung nicht gemacht hast, kannst du herzlich zu Menschen sein? Ja. Mhm. Mein Mann kann das bestätigen. Ich bin zwar manchmal schwierig, aber... ich kann auch sehr offen und herzlich sein. Hast du aus dem all dem, was du selbst erleben hast müssen, etwas gelernt für dein Kind? Dass ich es mit ihr nie so mache. Ich habe ja auch immer versucht, meine Liebe zu geben. Ja. Ich meine auch, es versucht zu haben. Mhm. Aber es hat auch nicht so ganz geklappt. Aber das Verhältnis ist okay? Es ist soweit okay, ja. Naja, sie ist 17, da kann sich noch einiges wieder verbessern. Ja, denke ich doch auch. Da ist man so in der Problemphase und das kann schon wieder werden. Ja, Natascha, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke auch. Und dass du uns wünsche dir gute Besserung für deinen Hals. Ja, wird schon werden. Ja, der Salbei-Tee, der hilft dir. Der hilft, der ist super. Den hat der Kollege, den Salbei aus Griechenland mitgebracht. Der ist ganz frisch gepflückt, also ganz toll. Wenn die Griechen es so schon nicht können, aber der Salbei, der ist Der gut. ist super, genau. Da machen die uns alle mit gesund. Genau. Natascha, alles Liebe. Danke. Darf ich noch ein Autogramm haben? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Jo, alles klar. Okay, tschüss. Schönes, Ciao. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Und ich bin verbunden mit Heinrich. Heinrich ist 50. Guten Morgen, Heinrich. Guten Morgen. Ich habe einen Fall, der ein bisschen der umgekehrte Fall ist, der ersten Anruferin. Das heißt also, ein Sohn, der seine Mutter betrog, kann man vielleicht sagen. Mhm. In meinem Fall war es umgekehrt. Du hast deine mein Mutter betrogen. Mein Großvater hatte ein Erbe für mich ausgesetzt. Der Großvater? Also mein Großvater, ja. Ich wäre der sogenannte Nacherbe gewesen und mein Vater der Vorerbe. Mhm. Das heißt also, das war aus der Familie meines Vaters, der Vater meines Vaters. Meine Mutter hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Und mein Vater starb, während ich damals im Ausland studierte. Und als ich von meiner Mutter telefonisch benachrichtigt zurückkam, hat sie mir dann ein paar Bankunterlagen herausgegeben. Das waren ein paar tausend Euro, die mir zustehen sollten. Und ich meinte, das wäre es gewesen. Dann hat es fast 20 Jahre gedauert, bis ich zufälligerweise einmal in ihrem Keller etwas suchend Unterlagen gefunden habe, im Detail, die mir offenbart haben, dass es in Wirklichkeit eine Summe von, heute umgerechnet, es waren damals noch D-Mark, mehreren hunderttausend Euro waren, die mein Vater offensichtlich zu seinen Lebzeiten damals noch aus irgendwelchen Gründen auf ihr Konto überwiesen hatte und die sie mir 20 Jahre lang, obwohl wir in relativ engem Kontakt standen, verheimlicht hatte. Das war heftig. Und die sie für sich so nach und nach verprasst hat. Also noch mal ganz klar, der Opa hatte veranlasst, dass du als Enkel dieses Geld bekommst. Genau, das mein Vater durfte das nur nutzen, die Zinsen daraus und die Erträge, aber die Substanz musste erhalten werden. Ja. Und es ist also nicht an mich gegangen, sondern es ist, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen hat mein Vater das, ich weiß nicht, warum, Gebühren zu sparen oder sowas, er war immer sehr sparsam, hat er das auf das Konto meiner Mutter überwiesen und meine Mutter hat mich darüber im Unklaren gelassen, also sie hat mir nichts davon gesagt. Also du bist regelrecht betrogen worden? Ich bin regelrecht betrogen worden, das ist eigentlich noch etwas Schlimmeres. Mein Vater bekam damals ungefähr ein Dreivierteljahr, bevor er dann starb, Darmkrebs. Das wurde durch eine Operation geheilt. Er schien auf dem guten Wege der Besserung. Ich habe ihn dann, ich studierte damals in Italien, mehrfach besucht, musste aber auch immer wieder zu meinen Studien zurück. Habe ihn dann Weihnachten, das war 1986, Jahreswechsel 87, eigentlich relativ guten Mutes verlassen. Ich habe auch immer wieder am Wochenende, damals war Telefonieren, ist auch noch extrem teuer, am Wochenende mit ihm gesprochen. Es schien ihm wirklich gut zu gehen und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eigentlich auch ein etwas besseres Verhältnis als all die Jahre zuvor mit meinem Vater. Also ich war in jeglicher Hinsicht guter Dinge. Und dann plötzlich Mitte Februar 87 rief meine Mutter bei mir an, meinem Vater ging es ganz fürchterlich schlecht und sie wüsste nicht, ob er noch lange leben würde. Es war so wenige Tage davor noch keine Rede davon. Und plötzlich hieß es, es ging ihm ganz fürchterlich schlecht. Ich habe mich dann am nächsten Tag, weil das Fliegen damals auch noch sehr teuer war, in den Zug geworfen. Sie wusste, dass das ungefähr 24 Stunden dauerte, bis ich von Italien nach Norddeutschland reisen konnte. Und als ich am nächsten Tag da war, war mein Vater tot. Sozusagen ganz plötzlich, obwohl es erst schien, als ob durch diese Operationen alle Krankheiten, Herde und Metastasen, die es angeblich noch nicht gab, beseitigt waren. Also du unterstellst oder klagst deine Mutter auch an, dass sie dir nicht richtig die Wahrheit gesagt hat? Ich unterstelle nicht nur das, sondern ich habe im Nachhinein erfahren, das hat sie tatsächlich auch meiner damaligen Freundin gegenüber, sie ist jetzt vor anderthalb Jahren selber gestorben, meine Mutter, zugegeben, dass sie meinen Vater mit einer hohen Dosis Morphium unter Zuhilfenahme des Arztes in dieser Nacht zu Tode gebracht hat, obwohl er erst in dieser Nacht das Bewusstsein verloren hatte. Das kommt ja noch eins drauf. In der Tat. Lass mich noch fragen, als du das damals rausgekriegt hast, als du in den Unterlagen im Keller gesucht hast, hast du doch bestimmt deine Mutter damit konfrontiert. Ich habe sie sofort gestellt und dann hat sie gesagt, naja, sie hätte ja auch für die Familie immer gesorgt und hat so getan, als ob das ihr wohl irgendwie bewusst war, also aber als ob sie sich seit 20 Jahren darüber gar keine Gedanken mehr gemacht hätte. Aber der Vater wusste ja auch davon, von diesem Betrug. Der Vater wusste auch davon und ich muss es zumindest unterstellen, dass meine Mutter, also sie wusste, dass ich kam. Ich meine, wie kann man jemanden, selbst wenn er damals das Bewusstsein verloren hatte seit ein paar Stunden, es ging um eine Nacht und sie wusste, dass ich im Kommen war. Das verstehe ich. Wie kann man also jemanden zu Tode befördern, euthanasieren gewissermaßen in dieser Nacht, wenn man weiß, dass der andere kommt, ohne dass man einen zwingenden Grund dafür hat. Hast du dir mit deinem Vater auch nochmal über diese Hinterziehung, über diesen Betrug geredet? Mein Vater war ja tot. Nein, vorher. Ach, du hast das erst entdeckt, als der Vater schon tot war. Ja, natürlich. Ach so, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung. Die letzte Geschichte von dem Morphium, das hat sie hat dann auch gesagt, naja, mein Vater wäre es dann so schlecht gegangen und sie hat selbst das nachher zugegeben. So, und das ganze Geld ist verprasst. Das Geld ist von ihr verprasst. Mein Vater ist tot und meine Mutter ist jetzt also auch vor anderthalb Jahren. Sie hat einen kleinen Sturz gehabt. Da habe ich irgendwie gewissermaßen auch noch das Leben gerettet. Sie hat auch immer sehr auf dem dieser 20 Jahre auf mich zugegriffen. Sie hat noch eine Schwester, die hat wenig für sie getan und sie hat also immer meine Dienste gerne in Anspruch genommen, mein Geld verprasst und möglicherweise wirklich meinen Vater, man kann Banner schon sagen, umgebracht, um mir diese Geschichte zu verheimlichen. Ich habe ihn nicht mehr lebend gesehen. Was für eine schreckliche Geschichte insgesamt, finde ich. Das muss man sagen. Das tut mir wirklich sehr leid für dein Leben. Das ist ja ein Teil deines Lebens, diese Geschichte. Eben, weil 20 Jahre auch, ich hatte, wie gesagt, ein zwar kritisches, aber doch relativ enges und häufiges Verhältnis zu meiner Mutter. Und das ist eben ganz fürchterlich, weil ich jetzt eben diese ganzen 20 Jahre, die sind wie ein großes Loch. Das glaube ich, jeden Kontakt in Frage stellen, den ich von ihr gehabt habe. Ich muss ganz unhöflich sein, die Sendung ist gleich rum. Ja. Ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören, Heinrich. Auf Wiederhören. Das war's für heute in der Technik. Uwe Petersen, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Bis